Im Zeltlager von Barny. Inzwischen hat sich der Tross der Kompanie in Barny häuslich eingerichtet. Pferde- und Wagenpark stehen zum Schutz gegen Fliegersicht in hohem Erlengebüsch. Für die Mannschaften, von denen ja immer die eine Hälfte in Stellung ist, sind drei große Zelte aufgeschlagen. Nachdem uns Wilkins auf der Schreibstube zurückgemeldet hatte, dürfen wir gleich unsere Löhnung in Empfang nehmen. Verschiedene Gewehrbedienungen sind schon vor uns eingetroffen, andere kommen noch. Es sind 9 Bedienungen mit ungefähr 50 Mann in Stellung gewesen. Unsere Verluste in diesen 3 Tagen betragen 4 Tote und 11 Verwundete. Mit Thiel und Werner habe ich enge Freundschaft geschlossen. Thiel ist ein guter Kamerad. Er verfügt über eine eiserne Ruhe und ist allen Situationen gewachsen, vor allem in kritischen Augenblicken. Er ist auch kein Egoist. Wenn er etwas besitzt, habe ich auch etwas. Werner ist Landwirt, etwas schwerfällig und ängstlich. Er spricht viel von seinem Hof und von seinen Feldern, was uns aber wenig interessiert. Aber sonst ist er ein guter, ehrlicher Kamerad. Wenn Thiel seine Witze erzählt, vergisst auch er seine Sorgen und düsteren Gedanken. Vorm Mittagessen gehen wir in den nahen Kanal und nehmen ein Bad, damit der Frontstaub vom Leibe gewaschen wird. Dann ziehen wir frische Wäsche an und sind wieder einmal kultivierte Menschen. Am Mittag gibt es Reis mit Speck. Trotzdem wir alle in dieser Beziehung Not gelitten haben, hat niemand großen Appetit. Das Essen ist viel zu fett für diese heißen Tage und außerdem müssen wir uns erst wieder daran gewöhnen. Am Nachmittag gehen wir 3 in das nahe Dorf. In einer Kantine wird eine Flasche Wein genehmigt. Der Hochbetrieb, der in dieser engen Kantine herrscht, gefällt uns nicht. Wir kaufen Zigaretten und was wir sonst benötigen und begeben uns wieder zum Lager. Im Gebüsch des Kanals finden wir ein gemütliches Ruheplätzchen, wo es sich träumen lässt. An der Front rollt Kanonendonner. An diesem Tage suchen wir zeitig unser Nachtlager auf, um wieder einmal ordentlich und in aller Ruhe auszuschlafen. Das Zelt ist kaum einen halben Meter hoch. Der Boden ist mit Holzwolle belegt. Furchtbare Hitze herrscht unter dem Zelttuch. Wir legen uns längs der Seite, wo wir lüften können, damit wenigstens etwas frische Luft unser Gesicht streift. Bald schlafen wir. Am nächsten Tag haben wir 2 Stunden Gewehr reinigen. Dann sind wir wieder einmal fertig für diesen Tag. Zu Mittag gibt es heute Speck mit Reis. Gestern war es wenigstens noch Reis mit Speck. Nur wenige lassen sich ihr Kochgeschirr voll machen. Viele halten nur den Deckel hin. Die meisten aber sitzen auf der Latrine. Wer weiß, wie es gekommen ist. Ein rohrähnlicher Durchfall ist unter uns ausgebrochen, der in kurzer Zeit alle befallen hat. Die Latrine muss gewaltig vergrößert werden und die meiste Zeit verbringt man auf der Stange. Es ist kein Wunder, wenn niemand essen kann. Viele melden sich krank und gehen ins Revier, kommen aber bald wieder. Entweder sind sie gesund geschrieben oder sie haben sich gesund gemeldet, weil das Leben im Revier durchaus nicht angenehmer ist als bei der Kompanie. Denn das Revier ist überfüllt. Die Krankheit haust im ganzen Regiment. Wir haben Appell in Gasmasken. Die neuen Sauerstoffpatronen sollen im Gasraum ausprobiert werden. Bei dieser Gelegenheit hat Thiel irgendwo einige Handgranaten gefunden, mit denen er Fische fangen will. Als die Luft rein ist, gehen Thiel, Werner und ich an den Kanal und ein Stückchen vom Lager abwärts. Thiel wirft 2 Handgranaten ins Wasser, das bei deren Explosion hoch aufspritzt. Nun treiben eine Anzahl toter Fische auf der Oberfläche, große und kleine. Mit einem abgebrochenen Weidenast holen wir die Erreichbaren ans Ufer. Hinter dem Gestrüpp wird ein Teil gleich gebraten und verzehrt. Sie munden besser als Reis mit Speck. Den übrigen Teil nehmen wir mit ins Lager, um ihn noch am selben Abend zu verzehren. In der Nacht können wir vor Hitze im Zelt nicht schlafen. Tausende von Fliegen kleben innen an der Zeltbahn. Sie verleiden uns den Schlaf. Thiel möchte die Zeltbahnen umdrehen, damit die Fliegen nach außen kommen. Es würde aber nicht viel Zweck haben, denn sie wären bald wieder drin. Jeden Augenblick rennt einer hinaus nach der Latrine. Es ist ein ewiges Kommen und Gehen. Ich muss selbst hinaus. Die Hosen knöpft man gar nicht erst wieder an, damit es beim nächsten Mal schneller geht. Dabei muss man über so viel andere hinwegklettern, denn im Zelt liegen über 30 Mann. Das Schimpfen der im Schlaf gestörten Leute hört nicht auf. Thiel und ich werden uns darüber einig, dass wir uns ein Plätzchen außerhalb des Zeltes zum Schlafen suchen, denn im Freien ist es nachts auch warm. Wir finden es unter Bagagewagen. In unsere Decken gewickelt schlafen wir mit wenigen Unterbrechungen bedeutend besser und ruhiger als im Zelt. Wir haben keinen Dienst. Es sei denn, dass mal Kartoffeln zu schälen sind oder ähnliche Dinge verrichtet werden müssen. Dieser Art Beschäftigung kann man aber aus dem Wege gehen, indem man sich unsichtbar macht. Thiel, Werner und ich haben uns deshalb ein verstecktes Plätzchen gesucht, wo wir ungestört entweder unseren Skat spielen oder träumen können. Unser Kompaniefeldwebel ist uns Schützen gegenüber immer großzügig. Er ist gerecht und konsequent. Meist verteilt er die Verpflegung selbst, damit keiner zu kurz kommt. Das sind Eigenschaften, die unsererseits Anerkennung finden. Aber einen Ukas hat dieser Mann herausgegeben, dem wir nicht ganz zustimmen können. Das Kopfhaar soll kurz geschoren getragen werden. An sich ist das wohl praktisch und gut gemeint. Die älteren Leute taten dies sowieso schon. Aber wir Jungen wollen doch nicht so kahlgeschoren herumlaufen, wenn wir auch Mädchen überhaupt nicht oder nur höchst selten zu Gesicht bekommen. Thiel hat zum Beispiel eine Mähne, auf die er sehr stolz ist. Dem Feldwebel aber fällt sie auf die Nerven. Auch wir anderen haben diesem Erlass keine Folge geleistet. Dies Verhalten veranlasst den Feldwebel, sich eine Haarschneidemaschine zu besorgen, die er in der Tasche mit sich herumschleppt. Läuft ihm einer mit recht langen Haaren in den Weg, lässt er ihn stramm stehen und schneidet ihm die Haare persönlich. Es fällt natürlich nicht so glatt aus wie in der Friseurstube. Als wir nun einmal recht einträchtig beieinander sitzen und Witze erzählen, gesellt sich auch der Kompaniefeldwebel dazu. Ein Weilchen hört er sich die Sache mit an. Dabei hat er sich unauffällig hinter Thiel gepirscht. Auf einmal fährt er Thiel mit der Maschine von hinten über den Kopf und schneidet ihm eine Furche durch seinen ganzen Schopf. Thiel aber geht nicht in die Friseurstube, sondern trägt seinen misshandelten Kopf so umher. Der Zufall will es, dass er unserem Leutnant in die Hände läuft. Dieser schickt ihn zum Feldwebel mit der Anweisung, dass er ihm die übrigen Haare auch noch herunterschneiden soll, was dann auch geschah, und zwar gratis, aber ohne jeden persönlichen Wunsch. Gegen Abend kommt eine ganze Karawane Zivilisten vorbeigezogen, begleitet von Landsturmleuten. Es sind Greise, Frauen und Kinder. Auf zweirädrigen Karren führen sie das bisschen armselige Habe, das sie mitnehmen konnten. Verbissen schauen die Alten. Einige der Frauen weinen. Der seltsame Zug aus einem der Dörfer, die geräumt werden müssen, weil sie durch die Zurücknahme der Front in den Bereich des Kampfgebietes gerückt sind. Um sein Quartier wohnlicher zu gestalten, trachtet der Zugführer des ersten Zuges, ein Leutnant, nach verschiedenen Möbelstücken. Einige Vizefeldwebel haben ebenfalls Interesse an Matratzen und ähnlichen Dingen. Die Räumung von Dörfern in nächster Nähe bietet die beste Gelegenheit, die gewünschten Gegenstände aufzutreiben. So kommt es, dass am nächsten Morgen ein Wagen bespannt wird. Reimann nimmt sich aus einer beisammenstehenden Gruppe 5 Mann, dabei sind Thiel und ich. Wir müssen auf den Wagen steigen und die Fahrt geht los. Es kann schließlich ganz interessant sein, in den verlassenen Häusern herumzustöbern. Wir fahren nach Likur. Dieses Dorf soll nachts plötzlich mit Gasgranaten beschossen worden sein, als die Bewohner in den Betten lagen. Hals über Kopf und nur mit dem Notwendigsten versehen, mussten sie den Ort verlassen. Wir fahren auf einer verhältnismäßig noch guten Straße, vorbei an Feldern mit reifem Getreide in den strahlenden Julimorgen. An beiden Seiten der Straße stehen schöne Obstbäume. Dumpfer Kanonendonner dringt von der Front herüber. Sie liegt jetzt noch im Dunst des Morgennebels. Wenn die Luft klar ist, kann diese Straße vom französischen Fesselballon eingesehen werden. Bei den ersten Häusern machen wir Halt. Der Wagen wird an die Seite gefahren und wir steigen ab. Wir sind nicht die Ersten, die in das Dorf kommen. Am anderen Ausgang des Ortes befindet sich eine Batterie. Die Artilleristen, die sich hier einquartierten, haben allen Häusern schon ihren Besuch abgestattet. Zum großen Teil aber liegt und steht noch alles, wie es die Leute verlassen haben. Reimann verteilt die Leute. Je 2 Mann sollen in ein Haus. Thiel muss mit ihm gehen. Eigentlich wollte ich mit Thiel zusammenbleiben. Ich komme nun mit einem anderen Kameraden zusammen. Er heißt Schaubel und beteiligt sich nur ungern an dieser Fahrt. Nur weil er zufällig dabei stand, als Reimer die Leute bestimmte, musste er mitgehen und mittun. Es blieb ihm weiter nichts übrig. Wir sollen uns vor allen Dingen nach Matratzen umsehen. Laut und fremd hallen unsere Tritte durch die Stille der verlassenen Räume, die wir jetzt betreten. Zeichen plötzlicher Flucht sieht man in jedem Zimmer. Eine leise Wehmut beschleicht uns beide, als wir das alles sehen. In Töpfen befinden sich noch Speisereste. Die Schränke stehen offen, Kleider sind herausgeworfen, zum Teil hängen sie noch darin. In den Kommodenkästen ist die Wäsche durcheinander gewühlt oder liegt verstreut umher. Da liegen geschnürte Bündel, die in der Eile vergessen wurden oder nicht mehr mitgenommen werden konnten. Die Betten sind noch, wie sie verlassen wurden. Im Kinderbettchen, aus dem bei unserem Näherkommen eine Katze flüchtet, liegen noch Puppe und Ball. Schaubel setzt sich auf einen der Stühle und sagt nichts. Er ist noch nicht lange Frontsoldat und immer sehr schweigsam. Der Krieg ist ihm zu hart. Das Bild, das sich hier bietet, geht ihm nahe. Nur bei einem solchen Anblick kann man das traurige Schicksal der Bewohner verstehen. Plötzlich in der Nacht fortgejagt zu werden von Haus und Hof, alles im Stich zu lassen, was lieb und teuer ist, was in jahrelanger mühevoller Arbeit errungen und erschaffen werden musste. Das ist der Krieg. In einigen Wochen wird das Dörfchen verschwunden sein. Granaten werden unbarmherzig ein Haus nach dem anderen zermalmen. Feuer wird die Trümmer verzehren. Denn die Front ist nicht mehr weit. Sie wird noch näher kommen und vielleicht auch darüber hinwegprasseln. Viele der schmucken Dörfer der Picardie sind dem Untergang geweiht. Ein naher Einschlag mahnt uns, dass jetzt nicht Zeit zum Träumen ist. Schaubel möchte hier nichts anrühren. Es ist ihm zu heilig. Erst auf meinen Einwand, dass doch alles kaputtgeschossen werden wird, erhebt er sich von seinem Stuhl. Wir nehmen die Matratzen aus den Betten und tragen erst die eine, dann die andere hinaus auf den Wagen. Dann gehen wir wieder hinein und sehen uns nach anderen brauchbaren Gegenständen um. Es ist aber weiter nichts zu finden. Im Schuppen liegt neben Sägebock und Hackeklotz ein Häufchen gespaltenes Holz, das keine Verwendung mehr finden konnte. An der Wand hängen schön säuberlich Sense, Harken und Hacken. Im Gärtchen blühen Blumen und Rosen, wir laben uns an Stachelbeeren. Ich habe so lange keine gegessen. Dabei vergeht die Zeit. Der Wagen ist inzwischen vollgeladen mit Betten, Matratzen, Spiegel und sonstigem Hausrat wie Möbel und Pfannen. Auch Wellbleche und Bretter sind dabei. Es ist eine hochgeladene Fuhre geworden. Da inzwischen der Morgennebel gewichen ist und nun das Dorf vom Franzmann beobachtet werden kann, wird es höchste Zeit, dass wir verschwinden. Reimann setzt sich zum Fahrer in die Schoßkelle, während die anderen auf den Wagen klettern und sich auf den aufgetürmten Gegenständen ein Sitzplätzchen suchen. Schaubel und ich finden keinen rechten Platz und wir beschließen zu laufen. Auch ahne ich schon, was kommen wird, wenn der Wagen aus dem Schutze der Häuser auf die offene Straße hinausfährt. Der Wagen fährt los. Ich setze mich mit Schaubel an den Straßenrand und wir schauen der Fuhre nach. Das Fahrzeug hat sich noch keine 100 Meter von dem Dorfe entfernt, da schlagen schon 2 Granaten hinter ihm ins Getreidefeld. Kurz darauf prasselt eine zweite Sendung zwischen die Bäume, die am Straßenrande stehen. Im selben Augenblick legen aber die Pferde los und rasen mit der Ladung so dicht an den Chausseebäumen entlang, dass deren Äste ein Stück nach dem anderen vom Wagen herunterreißen. Ein großer Spiegel geht dabei in Scherben. Thiel wird mit heruntergefegt, die 2 anderen springen von selbst herunter. Sie rennen alle hinter dem Wagen her. Wir sitzen hier und müssen trotz allen Ernstes lachen. Dass der Beutezug noch einen solchen komischen Ausgang nehmen sollte, hätten wir nicht gedacht. Schaubel und ich machen uns auf den Heimweg. Wir wählen einen Fußpfad, der durch ein Getreidefeld führt, wo wir nichts gesehen und nicht von Granaten belästigt werden. Unterwegs erzählt mir nun Schaubel, dass er Theologie studiert hat. Er ist nur in den Krieg gezogen, um seine Pflicht zu erfüllen. Bei dieser Pflichterfüllung kommt er aber mit sich selbst in Konflikt. Der Krieg ist ihm zu roh. Schon öfter ist mir Schaubel durch seine stille Zurückhaltung aufgefallen. Trotzdem ich schon mit ihm am Gewehr zusammen war und auch mit ihm befreundet bin, wusste ich nicht, dass er Pfarramtskandidat ist. Nachmittags gehe ich mit Werner und Thiel baden, damit wir nachts besser schlafen können. Es ist sehr schwül. Mit jedem Tag brennt die Sonne heißer. Ein paar Artilleristen tummeln sich im Wasser. Ein anderer sitzt noch am Ufer und traut sich nicht recht hinein. Seine Kameraden muntern ihn auf und reden ihm so lange zu, bis er auch langsam ins Wasser steigt. Er ist noch nicht in der Mitte, als er schon absackt. Trotzdem Thiel und die anderen sofort tauchen, kann ihn unser Sanitätsgefreiter erst am Abend an die Oberfläche befördern. Im Lokalblatt seines Heimatortes wird man in den nächsten Tagen die Todesanzeige lesen können. Den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat der Kanonier... Punkt, Punkt, Punkt. Trotz Gewitterschwüle am Abend suchen Thiel und ich unser Lager unter dem Bagagewagen. Beim Morgengrauen werde ich munter, schwere Regentropfen fallen mir ins Gesicht. Zu meinem Erstaunen liege ich unter freiem Himmel. Der Wagen, unter den ich mich abends gelegt hatte, ist weg. Die Küchenleute sind vor Tagesanbruch zum Empfang gefahren. Vielleicht haben sie gar nicht gemerkt, dass ich darunter lag. Da es anfängt, stärker zu regnen, wecke ich Thiel, der unter einem anderen Wagen schläft. Wir nehmen unsere Decken und legen uns ins Zelt. Unsere 5 Ruhetage sind um. Heute Nacht geht es wieder in den Graben. Dieses Mal brauchen wir nicht so viel zu schleppen wie das erste Mal. Patronen sind schon genügend vorn. Wir empfangen Wasser und Lebensmittel, auch extra Gaben wie Zigarren und Zigaretten, Schokolade, kondensierte Milch und eingemachte Früchte erhalten wir, die der Hauptmann den Schützen aus eigenen Mitteln spendiert, denn er stammt nicht wie wir von armen Eltern. Er versteht sich mit seinen Leuten eigentlich recht gut. Er kümmert sich um sie und ist immer bemüht, seiner Truppe alle möglichen Erleichterungen und Vorteile zu schaffen. In Stellung sucht er jedes Gewehr auf, mag es auch an der gefährlichsten Stelle liegen. Er ist eben ein richtiger Frontoffizier. Die Schützen hat er ganz besonders ins Herz geschlossen, nicht so sehr die Leute, die zur Bagage gehören. Hier gilt sein Wort: Was die Schützen an Blut verlieren, müssen die anderen 100-fach an Schweiß verlieren. Er revidiert öfter die Küche. Die Küchenbullen müssen alle aufgespeicherten Vorräte wie Wein, Eier und Rauchwaren, die manchmal durch starke Mannschaftsverluste übrig bleiben, auf den Hof tragen. Dann lässt er die Gewehrbedingungen antreten und verteilt die Sachen eigenhändig. Oft kontrolliert er das Essen und die Verpflegung. Dies alles macht ihn sehr beliebt bei seiner Fronttruppe.